richtig wie ein Mann benimmt. Mir hat keiner noch bis heute gefallen, doch ich ahne es, er kommt bestimmt. Viel kann wirklich nicht an ihnen dran sein, denn sie hören mir zu artig zu. Wenn ich einen lieb, muss es ein Mann sein, nur ein Mann bringt mich aus meiner Ruhe. Lass mich einmal deine Carmen sein, nur einen Tag, nur eine Stunde. Lass mich mal in deinen Armen sein, mit meinem Mund an deinem Munde. Liebst du mich nicht, kannst auch erbarmen sein. Mach mir was vor, mach ganz mechanisch. Nur lass mich einmal deine Carmen sein. Und küss mich, mal auf Spanisch. Lass mich mal in deinen Armen sein, mit meinem Mund an deinem Munde. Liebst du mich nicht, kannst auch erbarmen sein. Mach mir was vor, mach ganz mechanisch. Nur lass mich einmal deine Kappen sein und